Kapitel 4 Adjektive Deklination nach Nullartikel Übung 4 Mietangebote Ergänzen Sie, hören Sie dann und vergleichen Sie. A Schau mal, was hier steht. Vielleicht ist das was für uns. Tolle Zwei-Zimmer-Wohnung, 54 Quadratmeter, in zentraler, ruhiger Umgebung. Einbauküche, Parkett, 500 Euro kalt, von privat. Klingt doch nicht schlecht. B. Oder das. Studenten-WG sucht netten Mitbewohner ab Anfang nächsten Monats für kleines, aber sonniges Zimmer. 200 Euro warm. Nee, das ist nichts für uns. C. Träumen Sie auch vom eigenen Häuschen in der Stadt? Kleines hübsches Haus für ein bis zwei Personen mit großem wildem Garten. Von privat. Das klingt doch toll, oder? D. Das ist ja was ganz anderes. Möbliertes Ferienapartment. Großes Schlafzimmer mit neuer Couch, heller, freundlicher Küche. Garten. Ideal für kleine Familie. Monatlich 250 Euro. Sowas brauchen wir nicht.